Kapitel 9 Vaters Geschichte. Ich bin von Gesslers Boot gesprungen und in den Wald gelaufen. Dort habe ich am Morgen den Fischer getroffen. Er war mit einem jungen Mann dort. Er hat mich sofort erkannt. Du bist Wilhelm Tell, der den Mann gerettet hat, der vor dem Landvogt fliehen musste, bei Sturm über den See. Ja, der bin ich. Was machst du hier? Fragt er mich. Ich habe ihm kurz die Geschichte erzählt. Zum Teufel, sagt er. Dann suchen sie dich jetzt. Kann sein, sage ich. Aber sie finden mich nicht. Ich kenne den Wald wie meine Westentasche. Und was willst du tun? Gessler töten. Bist du verrückt? Fragt er mich. Das kannst du nicht tun. Gessler, das ist der Teufel in Person. Ach was, Teufel. Das ist ein Mensch wie du und ich muss ihn töten. Weil er dich auf deinen Sohn hat schießen lassen? Nicht nur. Ich weiß, dass er mich suchen lässt. Und vor allem habe ich Angst, er tut meiner Familie etwas. Das darf nicht geschehen. Ich verstehe dich schon, sagt der Fischer. Aber wie willst du das machen? Er hat immer seine Soldaten bei sich. Ich erkläre ihm meinen Plan. Gessler muss auf seine Burg und er hat kein Schiff mehr. Er kann also nicht mehr über den See fahren. Es gibt nur einen Weg. Und der geht durch den Wald. Ich warte hinter einem Baum auf ihn und schieße ihm direkt ins Herz. Das ist gefährlich, sagt der Fischer. Das weiß ich auch, aber ich muss es tun. Und wie willst du dorthin kommen? Fragt er mich. Richtig, das ist ein Problem. Über die Hauptstraße kann ich nicht. Da sehen Sie mich. Der Fischer weiß es besser. Das ist kein Problem, Tell. Wir kennen einen Weg. Wer wir? Mein Sohn, Franz und ich. Wir zeigen dir den Weg zur Hohlen Gasse. Der Sohn hat mich hingeführt. Und dann ist der Fischer zum Großvater gegangen und hat ihm alles erzählt. Und ich habe mir so viele Sorgen gemacht, sagt meine Mutter. Mutter, bitte, er soll weitererzählen, rufe ich. Aber dein Vater ist müde. Morgen ist auch noch ein Tag. Lass nur, es geht schon. Aber gib mir erst noch einen Becher Wein, bitte. Mutter stellt ihm einen vollen Becher auf den Tisch. Er trinkt langsam. Der Wein schmeckt ihm. Jetzt ist er auch nicht mehr so blass. Dann erzählt er weiter. Der Weg ist sehr eng dort, wo ich auf Gessler warte. Da kann immer nur eine Person zu Pferd durch. Ich stelle mich hinter einen Baum und warte. Ich muss lange warten. Zeit zum Nachdenken. Ich bin doch immer ein guter und friedlicher Mensch gewesen und habe nie jemanden töten wollen. Und jetzt stehe ich da hinter einem Baum wie ein Krimineller und warte. Bin ich das wirklich, der da steht, um Gessler zu töten? Er selbst hat mich dazu gebracht. Er lässt mir und meiner Familie keine Ruhe. Es muss sein. Das sage ich mir immer wieder. Dann höre ich plötzlich etwas. Da kommt jemand. Ich höre Leute schreien und lachen. Da kommt eine Gruppe von Bauern den Weg entlang. In ihrer Mitte geht ein Paar in Festkleidung. Ein Bauer sieht mich. Wollt ihr nicht mitkommen? Wir feiern eine Hochzeit. Nein, danke, antworte ich. Sie gehen weiter und ich stelle mich wieder hinter dem Baum. Es ist Nachmittag und ich warte schon seit ein paar Stunden. Mir ist kalt und ich habe Hunger. Aber ich kann nicht weg. Es gibt hier etwas zu tun. Es muss sein, heute. Schließlich höre ich Hufgetrappel. Sie kommen, aber sehr nah sind sie noch nicht. Im Wald hört man alles schon von Weitem. Das ist er, denke ich. Aber da geschieht wieder etwas. Plötzlich steht eine Frau auf dem Weg. Zwei kleine Kinder hat sie bei sich. Ich höre, wie sie sagt, hier muss er vorbeikommen, hier muss er mich anhören. Was mache ich jetzt? Was wird jetzt aus meinem Plan? Ich kann nichts tun, nur warten. Da, das Hufgetrappel kommt näher. Die Frau steht mitten auf dem Weg. Gessler reitet vorne, seine Soldaten hinter ihm. Die Frau lässt sich zu Boden fallen und schreit. Zeigt Gnade, Herr Landvogt, Gnade! Gesslers Pferd bleibt stehen. Von meinem Platz aus kann ich ihn gut sehen. Er sieht sehr böse aus. Er schreit. Was willst du, Weib? Steh auf und mach Platz! Sofort! Gnade! Schreit sie wieder. Mein Mann liegt seit 6 Monaten in eurem Gefängnis. Und wir wissen nicht, warum. Er hat doch nichts getan. Bitte, Herr Landvogt, ihr müsst uns helfen. Meine Kinder hungern! Mein Mann! Aus dem Weg! Brüllt Gessler. Wir reiten weiter! Nein! Schreit die Frau. Herr Landvogt, ich bitte euch! Aus dem Weg! Sonst... Doch Gessler bringt den Satz nicht zu Ende. Er legt eine Hand an sein Herz. Dann fällt er vom Pferd. Ich sehe ihn auf dem Boden liegen. Mein Pfeil hat ihn direkt ins Herz getroffen. Der ist tot, denke ich. Ja, er ist tot.